Kim Myung-chul veröffentlichte einen Beitrag mit dem Titel »Es ist die Unvermeidlichkeit der Geschichte, dass die Gerechtigkeit siegt und die Ungerechtigkeit untergeht«. Darin hieß es: Die Sanktionen und Erdrüsselungsoffensive der feindseligen Kräfte gegen die TVIAK, das einzige sozialistische Bollwerk in diesem Planeten, sind die beispiellosen, die bisher in der langen Menschheitsgeschichte nicht zu finden waren. Das starke Land von Paektusan, das als Atom- und Weltraummacht im Osten seine Würde vor aller Welt demonstriert, schlägt unter dem hoch erhobenen Banner der Gerechtigkeit mit der Songun-Politik allerlei Ungerechtigkeit zurück, die den Weg zur Souveränität verhindert. Die Welt bewundert die TVRK, die ununterbrochen die Zeit verkürzend Aufschwung nimmt, neue Taten vollbringt und mythologische Wunder schafft, und sieht sie voller Neid an. Aber die Intriganten, die hinterlistig die Isolierung und Erdrüsselung der TVIAK befürworteten, und ihre Anhänger, die sich an der Spitze für deren Verwirklichung einsetzten, werden mit der hintereinander folgenden Niederlagen und Vereitelungen zu Abfällen der Geschichte. Obama in den USA musste mit der Verantwortung für das totale Scheitern der feindseligen Politik gegenüber der TVRK das Weiße Haus verlassen. Und Park Geun-hye, die sich wie besessen mit der Auseinandersetzung mit Landsleuten befasste, befindet sich in einer miserablen Lage, sich wegen des schweren Verbrechens gegen die Nation vor Gericht zu stellen und im Gefängnis zu sitzen. Die Länder, die lauthals von der Zusammenarbeit für den Druck auf die TVIAK redeten, jedoch nur ihre Interessen berechneten und sich verstellten, stehen sich durch die Verschärfung des grundlegenden Widerspruchs gegenüber. Die Wirklichkeit zeigt deutlich, dass keine Kraft die Gerechtigkeit besiegen kann. Es ist unerlaubt, die vergangene Geschichte zu vergessen und auch die mit Blut errungenen wertvollen Traditionen zu ignorieren. Es ist auch ausgeschlossen, die Behauptung eines kleinen Landes zu einer Ungerechtigkeit und die Forderung eines großen Landes zu einer Gerechtigkeit zu bestimmen. Je größer sich die Machenschaften der USA und ihrer Anhänger zur Isolierung und Erdrüsselung der TVRK und ihre Atomkriegsdrohung werden, desto weiter werden sich die atomaren Streitkräfte der TVRK gegen sie verstärken und wird das starke Land von Paektusan als gerechter Schutzgott vor aller Welt seine Macht demonstrieren. Obwohl die USA und die feindlichen Kräfte verzweifelt versuchen, ist es die Unvermeidlichkeit der Geschichte, dass die Gerechtigkeit die Ungerechtigkeit besiegt.